15 Jahre wurde geplant und gebaut. 789 Millionen Euro hat es am Ende gekostet. Am 11. Januar wird die Hamburger Elbphilharmonie mit rund 6 Jahren Verspätung offiziell eröffnet. Schon jetzt ist sie eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Yvonne Pöppelbaum durfte die Philharmonie noch vor der Eröffnung von innen sehen. Eine Techno-Marching-Band statt klassischer Musik. Zur Eröffnung der Aussichtsplattform Plaza der neuen Elbphilharmonie spielt die Hamburger Band Meute. Hamburgs neues Wahrzeichen soll eben ein Haus für alle sein. So war es im November. Jetzt wird die Hamburger Elbphilharmonie mit rund 6 Jahren Verspätung offiziell eröffnet. Dass dieses Gebäude einmal fertig würde, hat über Jahre fast niemand geglaubt. Seit April 2007 wurde fast 10 Jahre am neuen Konzerthaus gebaut, mit Pausen. Aus den 77 Millionen Euro, die die Hamburger dafür zu Beginn zahlen sollten, sind am Ende 789 Millionen geworden. Die für 2010 geplante Eröffnung wurde immer weiter verschoben. Über Jahre wurde die Hamburger Elbphilharmonie eines der berühmten Großprojekte, die immer teurer und immer später fertig werden, wie der Flughafen in Berlin, wie der Bahnhof in Stuttgart. Aber die Hamburger schaffen es. Aus dem Millionengrab wird nicht nur ein Konzertsaal, sondern ein neues Wahrzeichen für die Geburtsstadt von Brahms und Mendelssohn. Unten der Backsteinaltbau, oben darauf der Neubau mit viel Glas und einer Dachfläche von 6200 Quadratmetern. So geformt wie eine Welle aus Kristallglas hoch über dem Hafen, an der höchsten Stelle 110 Meter hoch. Die Neue Zürcher Zeitung nennt die Elbphilharmonie den ersten überragenden Bau des neuen Jahrtausends. Für den britischen Guardian ist die Architektur nicht von dieser Welt. Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz ist vor allem eins, erleichtert. Froh bin ich natürlich, dass es am Ende fertig geworden ist. Das war ja zwischendurch ein wenig im Zweifel. Allerdings haben wir uns alle zusammengerauft und es tatsächlich hingekriegt. Und auch das ist eine sehr, sehr große Leistung, die letztendlich auf einer alten Kaufmannstugend beruht hat, als es dann endlich richtig geklappt hat. Nämlich, dass ein Wort gilt und dass man einander vertraut. Geplant hat die Elbphilharmonie das Schweizer Architekturbüro Herzog und de Meuron aus Basel. Jacques Herzog und Pierre de Meuron haben viel Erfahrung mit Bauprojekten mit viel Prestige. Sie haben schon die Tate Gallery of Modern Art in London, die Münchner Allianz Arena und das Nationalstadion in Peking geplant. Dafür bekamen sie oft wichtige Architekturpreise. Und teuer war es meistens auch. Als Anfang November die Aussichtsplattform Plaza der Elbphilharmonie eröffnet wird, sind es noch 2 Monate bis zur offiziellen Eröffnung des Konzerthauses. 300 Journalisten aus der ganzen Welt sind zur Vorbesichtigung nach Hamburg gekommen und lassen sich Architektur und akustische Besonderheiten erklären. Außerdem hören sie von der Idee, dass die Elbphilharmonie kein klassisches Konzerthaus ist, sondern ein multifunktionaler Ort der Begegnung. Architekt de Meuron sagt: Wenn wir von der Elbphilharmonie sprechen, sprechen wir ja nicht nur vom Musiksaal. Ich glaube, ganz wichtig ist, das Gebäude ist multifunktional. Das Gebäude ist so eine Art kleine Stadt in sich selbst. Es gibt ein Hotel, es gibt Wohnungen, es gibt ein Restaurant, es gibt ein Parking sogar. Das heißt, es ist nicht das klassische Konzerthaus mit dem Portikus und mit der großen Treppe und mit den großen Eingängen. Der Eingang zum Konzertsaal liegt nämlich in 37 Meter Höhe. Hinauf kommt man von der Straße aus über eine rund 80 Meter lange Rolltreppe. Durch eine hellweiße Röhre, die Architekten nennen sie Tube, kommen Besucher ins Innere des Gebäudes. Dann stehen sie auch schon vor einem gigantischen Fenster mit Blick auf den Hafen. Über eine zweite, kleine Rolltreppe geht es hinauf auf die Plaza, eine öffentliche Aussichtsplattform auf einer Fläche, die so groß ist wie 2 Fußballfelder. Von der Plaza aus kommt man über Treppen und Foyers weiter bis in den wichtigsten Raum des Gebäudes. Die 2150 Plätze im großen Saal sind angeordnet wie die Terrassen eines Weinbergs. Jeder Platz ist maximal 30 Meter von der Bühne in der Mitte des Raumes entfernt. Für den perfekten Klang hat der Akustiker Yasuhisa Toyota eine Art weiße Haut entwickelt, mit der Decke und Wände überzogen sind. Hergestellt ist sie aus 10.000 Elementen, von denen jedes anders ist. Sie sollen die Töne in alle Teile des Saals streuen. Diese weiße Haut sieht ein bisschen aus wie das Innere eines Eierkartons. Das erste Konzert findet am 11. Januar statt. Bürgermeister Olaf Scholz erzählt, dass die Musiker nach den ersten Proben nicht nur zufrieden waren, sie waren wie erleuchtet, so gut ist die Akustik, erklärt er. Am meisten freut sich vielleicht Christoph Liebensäuter über den fertigen Saal. Der Generalintendant der Elbphilharmonie hat nämlich über Jahre darauf gewartet. Jetzt sitzt er selbst auf der Bühne im großen Saal und schaut enthusiastisch ins Publikum. Die Elbphilharmonie ist wirklich einzigartig. Sie ist eigentlich viel mehr als nur ein Gebäude. Sie ist ja eine ganze Architekturwelt, wenn man so will. Und insbesondere dieser Saal hier, glaube ich, ist schlicht und einfach einzigartig auf der Welt. Ich kenne keinen vergleichbaren. Und schon seit dem Sommer sagen wir uns, wenn er auch nur halbwegs so gut klingt, wie er aussieht, dann wird die Elbphilharmonie unschlagbar werden. Am Wochenende nach der offiziellen Eröffnung der Plaza im November kamen schon 24.000 Menschen, um einen ersten Blick in das Gebäude und vom Dach über Stadt und Hafen zu genießen. Auch für die ersten Konzerte sind schon seit Monaten keine Eintrittskarten mehr zu bekommen. Es sieht danach aus, dass die Hamburger ihre Elfi jetzt schon mögen. Und auch die Musik der Band Meute hat ihnen gefallen.